14. bis 17. Kapitel. Am Ende des letzten Kapitels verließen wir meinen Vater und meinen Onkel Tobi, beide stehend, wie Brutus und Cassius am Schluss des Auftritts, wo sie sich aussöhnen. Als mein Vater die letzten Worte sprach, setzte er sich nieder. Mein Onkel Tobi folgte seinem Beispiel, nur dass er vorher, ehe er seinen Stuhl nahm, an der Glocke zog, um Korporal Trim nach dem Stevinus zu schicken. Viele anderen hätten den Stevinus nicht weiter erwähnen mögen. Aber mein Onkel Tobi hegte niemals Unwillen in seinem Herzen und er setzte das Gespräch treuherzig fort, um meinem Vater zu zeigen, dass er wirklich keinen Groll hege. Ihre unerwartete Ankunft, Herr Dr. Slope, sagte mein Onkel Tobi, indem er das Gespräch von vorne wieder anfing, erinnerte mich sogleich an den Stevinus, weil der berühmte Segelwagen, der dem Prinzen Moritz gehörte und von so bewundernswürdiger künstlicher Erfindung und Schnelligkeit war, dass er ein halbes Dutzend Personen in, ich weiß nicht wie wenig Minuten, 30 deutsche Meilen weit fahren konnte, von Stevinus, dem großen Mathematiker und Ingenieur, erfunden worden war. Sie hätten Ihrem Bedienten die Mühe ersparen können, denn auf meiner Heimreise von Leiden nach Den Haag reiste ich 2 weite Meilen bis nach Scheveningen, um diesen Wagen zu besehen. Aber sagen Sie mir doch, Herr Doktor, sagte mein Vater, nach was für Grundsätzen wurde die Bewegung dieses Wagens hervorgebracht? Nach recht hübschen Grundsätzen, können Sie denken, erwiderte Dr. Slope, und ich habe mich oft gewundert, fuhr er fort, um der Frage auszuweichen, warum unser Landadel, der auf so weitem, plattem Lande wohnt wie das unsrige, besonders solche, deren Frauen noch nicht über die Jahre der Fruchtbarkeit hinaus sind, gar nicht auf so etwas sind. Denn es wäre nicht nur ein ungemeiner guter Behelf bei solchen eiligen Fällen, welche den Damen überkommen könnte, sondern es wäre auch sehr nützlich für die Landwirtschaft, lieber die Winde anzuspannen, welche nichts kosten und nichts fressen, als Pferde, welche, hol sie der Henker, so viel kosten und auch fressen. Eben deswegen, versetzte mein Vater, weil sie nichts kosten und weil sie nichts fressen, taugt das Projekt nichts. Es ist sowohl die Konsumtion unserer Produkte als ihre Verarbeitung, welche den Armen ernährt, den Handel belebt, Geld im Umlaufe und unsere Ländereien in Wert erhält. Mein Vater war hier in sein Element geraten und war im Begriff mit seiner Dissertation über das Kommerzwesen ebenso rasch fortzufahren, als mein Onkel Tobi vorher mit der Seinigen über die Fortifikation. Aber zum Verlust der Wissenschaft hatten die Parzen des Morgens beschlossen, dass diesen Tag über mein Vater ganz und gar keinen Dissertationsfaden zu Ende spinnen sollte. Denn wie er den Mund öffnete